eine Scheibe. Ich hab Monorad verschluckt. Letztes Jahr, da ging es los, Herr Doktor. Heute fasse ich ans Radio bloß, Herr Doktor. Schon geht es los, das Zucken. Mir wird dann immer heiß. Ich fang mich an zu jucken. Und mir läuft der Schweiß. Mein Freund, Sie irren sich. Sie sind kerngesund. Endlich diese Rockmusik bringt Sie auf den Mund. Hören Sie sich mal Schlager an, Lieder mit viel Herz. Sie vergessen morgen schon Ihren kleinen Schmerz. Sie sich mal schlafen.